Also ich habe so ein paar einführende Sachen zu sagen, noch eher so organisatorisch. Und zwar erstens, genau, also das Ganze ist es geht um Feminismus und kritische Psychologie. Und also ich wurde gefragt, ob ich einen Einführungsworkshop machen möchte dazu. Und das ist ja unter dem Strang Einführendes. Und das ist, ich stand so ein bisschen vor der Schwierigkeit, dass es eigentlich, also man ja sozusagen, wenn man über Feminismus und kritische Psychologie reden will, man ja Vorkenntnisse über beides irgendwie braucht, rein theoretisch. Und so stand ich so ein bisschen vor der Schwierigkeit, wie breche ich das Ganze runter, so dass es irgendwie, dass man jetzt nicht so viel Vorkenntnisse braucht, oder genau, gehe ich in die Tiefe. Und jetzt habe ich mal versucht, irgendwie was dazwischen zu machen. Ihr könnt euch einfach da vorne hinsetzen, wenn ihr wollt. Die, da sind auch noch Stühle, wenn ihr noch mehr Stühle braucht. Genau, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass das Ganze ja als Workshop angekündigt war, habe ich gesehen. Und ich weiß nicht, wie das irgendwie zustande gekommen ist, weil eigentlich bin ich mehr auf einen Vortrag vorbereitet. Also nur, dass ihr wisst, es wird wahrscheinlich eher ein Vortrag als ein Workshop. Wir werden uns gemeinsam ein kleines Video anschauen. So, was gibt's denn noch? Vielleicht noch mal ein bisschen so zum Vorgehen. Also ich würde euch erzählen und es können total gerne, wenn ihr nicht mitkommt oder ihr einfach inhaltliche Nachfragen habt, also das kann total gerne gestellt werden. Und wenn es irgendwie so Diskussionsbeiträge gibt, könnt ihr mal schauen. Also ich hätte jetzt eher den Impuls, das nach hinten zu verschieben, aber können wir einfach mal ein bisschen gucken. Also so manchmal sind ja auch Fragen irgendwie zwischen Verständnis- und Diskussionsfragen. Aber Verständnisfragen oder irgendwie nicht mitkommen, auf jeden Fall gerne stellen, auch im Vortrag. So, okay, ich glaube, das war es erstmal. Ich kann euch vielleicht noch mal kurz 2-3 Worte zu mir erzählen. Also, genau, ich bin Fiona, ich habe hier auch an der FU Psychologie studiert. Ich hatte das Glück, dass ich noch im letzten Diplomjahrgang war und irgendwie dadurch auch kritische Psychologie an der Uni studieren konnte. Und ja, viel auch bei Moritz Markert studiert habe. Genau, und ich bin jetzt seit 2013, also so seit einem guten Jahr fertig mit meinem Studium und Diplompsychologin. Habe 2012 meine Diplomarbeit geschrieben über das Verhältnis von Feminismus und Psychologie im Allgemeinen. Vor allen Dingen, weil mich so ein bisschen interessiert hat, in was für einem Verhältnis stehen denn eigentlich so Psychologie, die vom Konzept her eigentlich sozusagen Leiden verringern will, indem sie irgendwie das Individuum verändert, zu irgendwie Feminismus als eigentlich so politische Bewegung, der ja eher sozusagen Leiden verringern will, indem er irgendwie gesellschaftliche Strukturen verändert. Und was mache ich denn jetzt als feministische Psychologin? Wie schaffe ich denn diesen Spagat? Und da war die kritische Psychologie war sozusagen Teil dieser Diplomarbeit, die so ein bisschen einen Sonderstatus hatte, weil die kritische Psychologie ja eigentlich auch genau das macht. Zwar nicht bezogen auf Geschlechterverhältnis, aber trotzdem eigentlich sozusagen psychisches Leid aus gesellschaftlichen Strukturen heraus erklärt und trotzdem halt irgendwie einen psychologischen Anspruch hat. Jetzt ist es ja in der kritischen Psychologie so, dass eigentlich gesellschaftliche Strukturen oder das, was als gesellschaftliche Strukturen gefasst wird, Kapitalismus ist und kapitalistische Strukturen. Und ist dadurch so ein bisschen, oder also was mir halt gefehlt hat, ist irgendwie so, wie können wir denn eigentlich das Geschlechterverhältnis da irgendwie reindenken oder ja. Was ist denn da möglich und was ist da nicht möglich? Ich bin also sozusagen in meiner Diplomarbeit der Frage nachgegangen, inwieweit die Aussagen über Kapitalismus und Psyche, vor allen Dingen in der Grundlegung der Psychologie, verwendbar sind für ein besseres Verständnis von irgendwie auch patriarchalen Strukturen beziehungsweise Heteronormativität und Psyche. Also im Prinzip, das, was mich veranlasst hat, das beides zusammenzudenken, weil ganz viele Leute sagen, warum hast du das gemacht? Das ist eine Sache, die nicht zusammengeht, das ist eigentlich überflüssige Anstrengung. Und für mich war das irgendwie, dass ich denke, dass eigentlich so Feminismus oder ja radikaler Feminismus mit der kritischen Psychologie gemeinsam hat, einen ideologiekritischen Anspruch, auch auf psychologischer Ebene. Und die Frage ist sozusagen, ob dieser ideologiekritische Anspruch der kritischen Psychologie nicht auch für eine feministische Psychologie irgendwie spannend sein kann. Dann vielleicht noch mal kurz ein Stichwort zur Ideologiekritik aus dem historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus. Und zwar zwei Punkte. Also Ideologiekritik ist erstens der Versuch, Fremdbestimmung abzuwerfen, indem man die Herrschaftsdienlichkeit von Verständnismustern offenlegt. Und zweitens macht Ideologiekritik darauf aufmerksam, dass eine Gruppe in der politischen Auseinandersetzung ihre aparten Interessen als allgemeine Interessen ausspricht. Und ich glaube, das machen sowieso sowohl radikal-feministische Perspektiven als auch marxistische Perspektiven, wie zum Beispiel die kritische Psychologie. Und vielleicht nochmal so, also das hat gar nicht so viel mit dem Thema zu tun, aber es gibt ein kleines Video, wo man sehen kann, was passiert, wenn Leute sich zwar irgendwie mit Gleichstellung beschäftigen, aber nicht so viel irgendwie auf einer kritischen oder ideologiekritischen Ebene. Einige von euch kennen das Video vielleicht, das ist aus dem Jahr 2012 von der Gleichstellungskommission, glaube ich, der EU. Und es geht darum, junge Frauen dazu zu kriegen, dass sie mehr Naturwissenschaften studieren. Mal so lassen kurz. Okay, so viel zum Thema Gleichstellungskompetenz. Der kann seinen eigenen Lippenstift herstellen. Ja. Das Video wurde dann wieder aus dem Verkehr gezogen, nach ziemlich kurzer Zeit, weil es so krasse Kritik daran gab. Und also gerade auch von Frauen, die halt Naturwissenschaften studieren und sagen, das hat mal gar nichts mit dem Studium zu tun. So, das sieht ganz anders aus, was man da macht. So, okay. Dann können wir jetzt mit dem Vortrag anfangen. Zur Textgrundlage. Ich beziehe mich halt in dem Vortrag auf, vor allen Dingen auf die Grundlegung der Psychologie von Klaus Holzkamp und halt Texte, die sich wiederum darauf beziehen. Das sind auch viele Texte, vor allen Dingen von Moritz Markert. Holzkamp interessiert sich für die Spezifik der menschlichen Psyche, also was macht den Menschen psychologisch zum Menschen, und untersucht die sogenannte Psychophylogenese in der GDP. Das sind die psychischen Aspekte der phylogenetischen Entwicklung zum Menschen hin. In dieser ganzen Analyse, also analysiert halt die Evolution, bezieht er sich auf materialistische Geschichtsauffassung von Marx und Engels, also den historischen Materialismus, und wendet dieses Verständnis halt auf die Evolution an und darin enthaltene Entwicklung der menschlichen Psyche. Daran gekoppelt ist auch ein Entwicklungsverständnis, das der materialistischen Dialektik entnommen ist, wo ich jetzt nicht detailliert darauf eingehen werde. Aber was vielleicht für das weitere Verständnis wichtig ist, ist, dass sozusagen in der materialistischen Dialektik gibt es eine Vorstellung davon, wie Entwicklung vonstatten geht. Und dass es erstens, dass Entwicklung nicht einfach irgendwie linear voranschreitet, sondern durch Widersprüche vorangetrieben wird und dabei halt Veränderungen nicht gleichmäßig entstehen, sondern eher so sprunghaft durch sogenannte qualitative Sprünge. Bei der Analyse, bei dieser also Psychophylogenese, geht Holzkamp davon aus, dass in der menschlichen Entwicklung sich zwei Funktionskreise unterscheiden lassen. Und das ist einmal der Funktionskreis Lebenssicherung Und zum Zweiten ist es der Funktionskreis Fortpflanzung, die beide unterschiedliche Eigenschaften besitzen und ja, psychisch sozusagen auch andere Erfordernisse abverlangen. Während die Aktivitäten der Fortpflanzung halt vor allen Dingen der Erhaltung der Art dienen, sind die Aktivitäten der Lebenssicherung auf den Erhalt der Einzelnen ausgerichtet, wobei jetzt natürlich beide Funktionskreise nicht vollständig getrennt sind. Und es ist, also ich meine, es ist, man kann das in Frage stellen, ob es wirklich überhaupt diese Funktionskreise gibt und warum er eigentlich diesen Unterschied macht. Und was gehört jetzt eigentlich zur Fortpflanzung, sowas wie zum Beispiel Kinderbetreuung? Ist das jetzt Erhaltung der Art sozusagen oder ist das Erhaltung des Einzelnen? Also ich denke, da gibt es sehr viel dazwischen. Aber auf dieser Trennung baut im Prinzip die ganze restliche Theorie auf, wobei er sich eigentlich für diesen Funktionskreis Fortpflanzung gar nicht so weiter interessiert. Und in der zweiten Hälfte des Buches geht es eigentlich nur noch um die Lebenssicherung. Das ist sozusagen die Frage, wie erhalten wir uns im Alltag? Das Interessante daran ist, dass er davon ausgeht, dass der Funktionskreis Lebenssicherung irgendwann komplett gesellschaftlich durchdrungen ist. Also die Art und Weise, wie wir uns im Alltag erhalten, gesellschaftlich vermittelt ist. Während er dem Funktionskreis Fortpflanzung einen ja unspezifisch biosozialen Charakter zuweist, der zwar gesellschaftlich übergestülpt dem irgendwie Gesellschaftliches sozusagen übergestülpt wird, aber nie komplett durchdrungen. Da sagt er, das würde daran liegen, dass es eine Dazwischenschaltung von Mitteln gibt bei dem Funktionskreis Lebenssicherung und bei der Fortpflanzung halt nicht. Da komme ich aber nochmal drauf zurück. Entschuldigung, ich würde dich kurz unterbrechen. Brauchst du den noch? Nee, das ist nämlich so ein Tinnitus-Geräusch. Ja, genau, kannst du einfach ausmachen. Ich mache mal. Ja, ach, egal. Okay. Und diese Vorstellung ist natürlich ziemlich biologistisch, wenn man sich das anguckt. Und also selbst für die 80er Jahre hängt dem Ganzen nämlich im Prinzip oder beinhaltet das Ganze im Prinzip, dass die Art und Weise, wie wir unsere Fortpflanzung und auch wie wir unsere Sexualität organisieren, letztendlich irgendwie was mit Biologie zu tun hat. Das sind ein bisschen die theoretischen Grundlagen, das ist aber auch gar nicht so richtig das Thema des Vortrags. Es gibt eine kürzlich erschienene Dissertation von Anna Sieben, die sich genau damit beschäftigt. Das ist sehr interessant. Was ich aber gemacht habe und worum es heute geht, ist eigentlich Folgendes. Also ich kannte ja hauptsächlich die Aussagen über den zweiten Teil, über den Funktionskreis Lebenssicherung. Also im Prinzip, wie Menschen eigentlich das Überleben der Einzelnen sichern. Und ich finde darin, also so biologistisch wie das eine ist, sind eigentlich die Aussagen darüber, wie wir eigentlich unseren Alltag und unsere alltägliche Lebenserhaltung und Lebenssicherung organisieren, sehr, sehr interessant, was Holzkamp da macht. Und ich habe mir angeschaut, ob eigentlich die Aussagen über diesen Funktionskreis Lebenssicherung nicht genauso oder in weiten Teilen auch für das Geschlechterverhältnis zutreffen, weil das ja auch was sehr Gesellschaftliches ist. Also auch unter anderem, ob mit den Kategorien, die er halt dort ableitet, ja die psychische Relevanz sozusagen des Geschlechterverhältnisses und auch von so Heteronormativität als Machtverhältnis irgendwie gefasst werden kann. Genau, und dafür habe ich mir verschiedene Sachen angeguckt, die er in der GDP aufmacht. Und das erste ist sozusagen ein bisschen das Verhältnis von Natur und Gesellschaft. Wie fasst Holzkamp das eigentlich? Das wäre der erste Punkt des Vortrags. Der zweite Punkt wäre dann das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Dann geht es um das Konzept der Handlungsfähigkeit, um Befindlichkeit und Geschlecht. Was hat das eigentlich mit Geschlecht zu tun? Und im dritten, vierten Punkt würde ich dann nochmal auf die restriktive und die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit eingehen. Also, ja, das Verhältnis von Natur und Gesellschaft. Das ist der Dominanzumschlag von der phylogenetischen zur gesellschaftlichen Entwicklung. Holzkamp analysiert also die menschliche Entwicklung und stellt fest, dass es irgendwann eben so einen qualitativen Sprung gab. Eine Art Dominanzwechsel der Entwicklungsformen. Dahinter steht eben die Vorstellung, dass Entwicklung nicht linear sich vollzieht, sondern in qualitativen Sprüngen. Es gibt also erst eine phylogenetische Phase der menschlichen Entwicklung, wo, das ist, glaube ich, das, was wir alle so im Biologieunterricht kennengelernt haben, Entwicklung schreitet oder wird durch Selektion und Mutation halt vorangetrieben. Und innerhalb dieser Entwicklung entwickelt der Mensch die Fähigkeit, die Art und Weise, wie er seine Lebenssicherung organisiert, zu vergesellschaften. Das heißt, vor allen Dingen über Werkzeuggebrauch auf seine natürliche Umwelt einzuwirken und darüber hinaus halt arbeitsteilig vorsorgend die eigene Existenz zu sichern. Holzkamp sagt also, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das über Naturbeherrschung und Arbeitsteilung so sehr auf seine Umwelt einwirken kann, dass er sich eine zweite menschgemachte Natur erschafft. Und diese zweite Natur ist das, was wir Gesellschaft nennen. In der menschlichen Entwicklung gab es also diesen Umschlag von dem, wie sie dominant bestimmt ist, von der phylogenetischen Entwicklung hin zu einer gesellschaftlich arbeitsteilig bestimmten Entwicklung. Durch diesen Umschlag, dadurch, dass es sozusagen diese zweite Natur gibt, die wir uns selber schaffen, ist der Anpassungsdruck an die natürlich-biologische Umwelt, also wird der sozusagen Stück für Stück verringert. Und das ist das auch, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Das heißt also, phylogenetische Entwicklungsmechanismen, wie zum Beispiel Selektionsvorteile, bestimmen das Verhältnis der Menschen nicht mehr ausschlaggebend, sondern diese Rolle und Funktion übernehmen dann gesellschaftliche Strukturen. Das heißt auch, dass die Vor- und Nachteile, die Menschen innerhalb der gegebenen Bedingungen erleben, halt gesellschaftliche sind. Und gesellschaftlich heißt halt immer von Menschen produzierte und damit auch veränderbare Lebensbedingungen. Also das ist alles, das ist sozusagen immer noch die Analyse von Holzkamp in der GdP. Eine Konsequenz dieses ja gesellschaftlich menschgemachten, aber halt auch ja hochgradig arbeitsteiligen Lebenszusammenhang ist, dass mir selbst der Zusammenhang zwischen meinen eigenen Handlungen und dem Herstellen meiner Lebensbedingungen nicht so unmittelbar klar ist. Also es ist nicht so erfahrbar. Also mir selber ist es nicht klar, dass meine Handlungen, also menschliche Handlungen im Allgemeinen, die Bedingungen, unter denen ich lebe, herstellen. Das ist unter anderem auch der Grund, warum Gesellschaft zweite Natur genannt wird, weil sie uns als irgendwie was Gegebenes erscheint, worauf ich selber keinen Einfluss habe. Sie wirkt also nicht mehr als menschliches Produkt, sondern als schon immer dagewesen und unveränderbar. Das ist natürlich irgendwie auch der Punkt, an dem Psychologie interessant wird, ne? Also das individuelle Erleben von Gesellschaft und Herrschaft als was Naturhaftes und nicht als etwas, an dem ich irgendwie abstrakt selber beteiligt bin. Und das ist aber, also diese ganzen Aussagen trifft halt Holzkamp die ganze Zeit nur für, also Herrschaft ist gleichgesetzt mit Kapitalismus im Prinzip. Ne? Das heißt, das Geschlechterverhältnis wird da überhaupt nicht reingedacht. Und die interessante Frage, also für mich aus feministischer Perspektive war, also was für Aussagen können wir denn treffen über den Zusammenhang der gesellschaftlichen Natur des Menschen und ja der Naturalisierung patriarchaler Ordnung, der Naturalisierung von Geschlecht und von Heteronormativität. Und jetzt noch mal kurz auf die Mittel. Also er unterscheidet ja Fortpflanzung und Lebenssicherung darüber, dass Lebenssicherung vergesellschaftet sich, weil wir irgendwie über Mittel auf die Natur einwirken. Und er sagt, das gilt für die Fortpflanzung nicht. Da gibt es nicht diese charakteristische Dazwischenschaltung von Mitteln. Und ich denke, dass feministische Betrachtung, also die Sicht auf die gesellschaftliche Natur des Menschen, dahingehend erweitern können, dass zu den Mitteln, um auf die natürliche Umwelt einzuwirken, natürlich auch Entwicklungen gehören, die es ermöglichen, auf den Bereich der Fortpflanzung und Sexualität einzuwirken, wie beispielsweise reguläre Verhütungsmittel oder Schwangerschaftsabbrüche oder eben die Art und Weise, wie wir Kinderbetreuung organisieren. Das heißt, Menschen können sich zu ihren Fortpflanzungsbedingungen verhalten. Sie können sie bewusst auf einen Zeitpunkt legen, der ihnen irgendwie passend erscheint. Oder sie können sich auch bewusst gegen eine vermeintliche Natur entscheiden, sich fortzupflanzen. Und das ist etwas, was Tiere nicht können. Das heißt, sie sind durch die gesellschaftlich-historischen Entwicklungen nicht mehr in derselben Form ihrer Biologie oder ihrer artspezifischen Umwelt unterworfen wie Tiere. Genau, das war der erste Punkt. Zweiter Punkt ist also Verhältnisbestimmung von Individuum und Gesellschaft bei Holzkamp. Die kritische Psychologie sagt, dass halt gesellschaftliche Verhältnisse, also unsere objektiven Lebensbedingungen, Kapitalismus, Strukturen von Handlungsmöglichkeiten sind. Das heißt, Subjekte sind niemals gezwungen, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Kannst du ganz klein bisschen langsamer gehen? Ja, sorry. okay. Also, genau, gesellschaftliche Verhältnisse sind also Strukturen von Handlungsmöglichkeiten. Das ist nochmal vielleicht wichtig, weil es eben keine Natur ist, sozusagen, das gesellschaftliche Verhältnis, sondern es gibt die Möglichkeit, dass ich mich dazu verhalte und auch in diese Bedingungen eingreife. Menschen können sich also genau zu ihren Lebensbedingungen und auch den darin enthaltenen Machtverhältnissen verhalten. Allerdings kann es auf psychologischer oder subjektiv kann es mir so erscheinen, als hätte ich keine andere Wahl. Und die Art und Weise, wie und ob ich mich zu meinen Lebensbedingungen verhalte, ist darin begründet, wie ich halt die Welt mit ihren Handlungsmöglichkeiten und Handlungseinschränkungen erlebe. Jetzt war der Ausgangspunkt meiner Überlegung, dass die Geschlechterverhältnisse ja auch diesen doppelten Charakter aufweisen. Also das heißt, sie sind einerseits gegeben, also irgendwie eine objektive gesellschaftliche Bedingung, in die die Subjekte hineingeboren werden. Andererseits sind sie eben von Menschen hergestellt, also das Ergebnis sozialer Praxen. Genau, also das Ergebnis sozialer Praxen. Und wenn jetzt bei Holzkamp mit dem gesellschaftlichen Umschlag Lebensbedingungen zu Handlungsmöglichkeiten werden und eben keine überlebensnotwendigen Aktivitäten mehr abfordern und wenn wir also zumindest keine überlebensnotwendigen eindeutigen Aktivitäten mehr abfordern und wenn wir Gesellschaft auffassen als wenn wir Geschlecht auffassen als eine Lebensbedingung, die Bedeutung enthält, dann würde sich mit der kritischen Psychologie auch sagen lassen, Menschen können nicht als ihres Geschlechts unterworfen verstanden werden. Es gibt immer die Möglichkeit eines Verhaltens zum eigenen Geschlecht. Das heißt, mit der kritischen Psychologie kann möglicherweise formuliert werden, um irgendwie das Machtverhältnis der Geschlechter aufzulösen, muss die Vorstellung eines Geschlechts als Natur, als Ideologie in ihrer Verkürzung sichtbar gemacht werden. Und stattdessen das zugewiesene Geschlecht als Bedeutung gefasst werden, das eben Handlungsmöglichkeiten beinhaltet, zu denen sich die Subjekte verhalten können. Für mich ist bezogen auf das Geschlechterverhältnis und auch insbesondere auf Heteronormativität mit dem Konzept der Lebensbedingungen und des Verhaltens zu, auch psychologisch zu klären, wie es zustande kommt. Ja, dass Männlichkeit und Weiblichkeit eigentlich eine derart breite Bedeutungsumsetzung bekommen. Also für fast alle Menschen das Geschlecht zur Handlungsprämisse wird. Das heißt also, warum werden die an Weiblichkeit und Männlichkeit gebundenen Handlungsmöglichkeiten und halt Handlungseinschränkungen von so vielen Leuten so unhinterfragt zur Kenntnis genommen und umgesetzt? Es könnte auch kritisch versucht werden zu durchdringen, wo Geschlecht als objektive Gegebenheit zu einer irgendwie scheinbar überlebensnotwendigen Aktivitätsdeterminante verkürzt wird. Also so Geschichten wie Homosexualität bedroht die Familie und dadurch irgendwie auch die Gesellschaft. Ohne zu berücksichtigen, dass Lebensbedingungen mit dem Umschlag zur Gesellschaft menschliche Aktivitäten eben nicht mehr determinieren, sondern Handlungsmöglichkeiten beinhaltet. Außerdem ist wichtig zu klären, ob, wenn der gesellschaftliche Anteil von Geschlecht als von Menschen produziert und reproduziert begriffen wird, tatsächlich ein natürlicher Anteil übrig bleibt, ein relevanter natürlicher Anteil. Das heißt, ich denke, dass ein Ansatz, in dem Menschen nicht immer gleich Geschlecht sind, sondern erst werden, indem sie irgendwie Bedeutung umsetzen, mit der kritischen Psychologie prinzipiell denkbar ist. Ich glaube aber auch, das müsste ausgearbeitet werden. Und das ist nicht das, was ich getan habe in meiner Diplomarbeit. Ich habe mich erstmal mit so Anknüpfungspunkten praktisch beschäftigt. Ja. Und zwar hast du gesagt, wenn was ist, was übrig bleibt, was natürlich ist? Oder gehst du da drauf noch ein? Oder weil das habe ich nicht verstanden, wie du das meinst? Okay. Also ich kann vielleicht jetzt kurz hier zwei Sätze dazu sagen und dann können wir irgendwie auch das nachher nochmal diskutieren. Im Sinne relevant von, ist das tatsächlich für mein Verhalten relevant, wie ich mich verhalte? Also gibt es eigentlich einen natürlichen Anteil am Geschlecht mit dem Dominanzumschlag zur Gesellschaft, der wirklich bestimmend dafür ist, wie und wen ich begehre, wie ich mich verhalte, was für Gefühle ich habe, was für Vorlieben ich habe und so weiter und so fort. Und natürlich meinst du in dem Sinne von biologisch? Genau, okay. Genau. Punkt 3. Handlungsfähigkeit, Befinden und Geschlecht. Handlungsfähigkeit ist die zentrale Kategorie in der kritischen Psychologie und das ist im Prinzip der selbstbestimmte Einfluss, den eine Person auf ihre eigenen Lebensbedingungen hat. Handlungsfähigkeit ist ein Bedürfnis, das allen Menschen zukommt. Es ist sogar ein primäres Bedürfnis. Also Menschen haben das primäre Bedürfnis, über ihre Lebensbedingungen zu verfügen und in gesellschaftlicher Teilhabe handlungsfähig zu sein oder zu bleiben. Handlungsfähigkeit steht auch in enger Beziehung zu unserem Befinden und zu unserer Emotionalität. Das heißt, der Grad unserer Handlungsfähigkeit drückt sich im subjektiven Befinden aus. Befindlichkeit ist die Bewertung der eigenen Bedürftigkeit in Relation zum Grad der Verfügung über die Befriedigungsquellen. Das heißt, ist meine Handlungsfähigkeit beschnitten, beziehungsweise negative Emotionalität ist ein Ausdruck von Handlungseinschränkung oder von also beschnittener Handlungsfähigkeit. Ich kann das nochmal vorlesen langsam. Also Befindlichkeit ist die Bewertung der eigenen Bedürftigkeit in Relation zum Grad der Verfügung über die Befriedigungsquellen. Ich überlege gerade, können wir das nochmal anders ausdrücken? Ja, also Befindlichkeit ist sozusagen etwas, was mir darüber aussagt, okay, ich habe ein Bedürfnis und kann ich eigentlich über die Befriedigungsquellen dieses Bedürfnisses verfügen, selbstbestimmt verfügen. Das ist vielleicht also so was ganz Einfaches, würde ich sagen, ist zum Beispiel sowas wie Geld, womit ich irgendwie, also wenn in dieser Gesellschaft, ja, wenn ich irgendwie über viel Geld verfüge, gibt es jedenfalls begrenzt ein größeres Gefühl von Sicherheit, weil ich über Geld an viele Befriedigungsquellen komme. Das wäre so eine Sache. Und ob ich mich jetzt irgendwie sicher oder unsicher fühle in dieser Gesellschaft, hat nicht so viel damit zu tun, mit meinem Inneren sozusagen zu tun, sondern eher damit, wie sicher ich eigentlich über meine Befriedigungsquellen in meinem Umfeld irgendwie verfügen kann, wie viel Zugang habe ich dazu? Oder bin ich eigentlich ständig bedroht oder habe ich irgendwie ständige Angst, dass ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann oder was weiß ich, mir mein Hartz IV gekürzt wird, weil ich mich nicht genug bewerbe? So Geschichten. Das heißt, dass psychisches Leid in der kritischen Psychologie eben kein abstraktes Inneres ist, sondern es entsteht ganz konkret dort, wo halt die Subjekte in ihren Verfügungsmöglichkeiten beschnitten werden. Und ich denke, dass auch hier die kritische Psychologie eigentlich ein sehr emanzipatorisches Verständnis über Emotionalität anbietet und auch darüber, was man zum Beispiel für Aussagen treffen kann über Geschlecht und Gefühl. Das heißt, anstelle der Annahme einer, also was ja die Psychologie tatsächlich ganz gerne macht, ne? Also anstelle der Annahme einer irgendwie biologisch begründeten, vergeschlechtlichten Emotionalität, tritt eine Interpretation des jeweiligen Befindens ja vom Standpunkt des Subjekts. Gefundene Zusammenhänge zwischen Geschlecht und bestimmten Befindlichkeiten können Hinweise sein auf die Geschlechtsspezifik der Lebensbedingungen und sind auf die darin enthaltenen geschlechtsspezifischen Handlungsmöglichkeiten und Handlungsbeschränkungen zu untersuchen. Fünfter Punkt und letzter Punkt. Das ist auch der vierte. Vierter Punkt und letzter Punkt. Nochmal sagen, den letzten Also dadurch, dass Befindlichkeit etwas ist, was eigentlich meine Lebenssituation beurteilt, ist sie eben nicht mehr irgendwie biologisch begründet durch, was weiß ich, zu wenig Glückshormone, die ausgeschüttet werden oder so, sondern gesellschaftlich begründet. Und das heißt, man interpretiert die jeweilige Befindlichkeit vom Standpunkt des Subjekts. Und dadurch können ja auch gefundene Zusammenhänge, die ich mache zwischen irgendwie Geschlecht und Gefühl, nicht mehr als etwas interpretiert werden, was Inneres, Biologisches, Hormonelles, was weiß ich was ist, sondern es gibt ja diese Zusammenhänge, die gefunden werden, aber kritisch-psychologisch gedacht ist das ein Ausdruck von verschiedenen Lebensbedingungen, also von der Geschlechtsspezifik der Lebensbedingungen und nicht von einer hormonell begründeten Geschlechtsspezifik sozusagen. Genau, also vierter Punkt, restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Restriktive und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Also wenn ihr irgendwie nicht mitkommt oder nicht, ich nochmal was wiederholen soll, ich mache das ganz gerne. Ich war nur... wie gesagt, ich wusste nicht, wie viel Vorwissen die Leute haben und irgendwie, ja, ich habe mal versucht, irgendwas dazwischen hinzukriegen. Also, genau, Handlungsfähigkeit hat halt zwei Pole. Es gibt also zwei Möglichkeiten, wie ich über meine Lebensbedingungen verfügen kann. Einmal restriktive Handlungsfähigkeit, die entsteht durch das Handeln im Einklang mit den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen und verallgemeinerte Handlungsfähigkeit entsteht eigentlich durch kollektives Handeln in Richtung auf Erweiterung oder Veränderung der gesellschaftlichen Bedingungen, die irgendwie meinen eigenen oder den Handlungsspielraum oder den anderen einschränken. Also so verallgemeinerte Handlungsfähigkeit hat eigentlich immer ein widerständiges Moment, weil es darum geht, Machtverhältnisse und Herrschaftsverhältnisse zu verringern. Während restriktive Handlungsfähigkeit sozusagen das Hier und Jetzt akzeptiert und unter den bestehenden Bedingungen irgendwie versucht, über die eigenen Lebensbedingungen zu verfügen. Um innerhalb der bestehenden Gesellschaft also restriktiv handlungsfähig zu sein, dürfen nach Holzkamp die eigenen Interessen mit der kapitalistischen Logik nicht zu sehr im Widerspruch stehen. Die Anforderungen müssen also übernommen und internalisiert werden. die kapitalistischen Interessen, also Aufrechterhaltung der Klassenverhältnisse und was sich alles daraus ergibt, sind nicht im kritisch-psychologischen Sinne verallgemeinerbar, sondern halt mit Macht durchgesetzte Teilinteressen, die auch darauf ausgerichtet sind, die Gesellschaft in ihrer gegenwärtigen Struktur aufrechtzuerhalten. Holzkamp geht dabei davon aus, dass im Kapitalismus auch wenn ich eine einflussreiche Position einnehme, also wenn ich über viel restriktive Handlungsfähigkeit verfüge, ich nicht wirklich über die eigenen Lebensbedingungen verfüge, weil dadurch, dass es ja nur Teilinteressen sind, ich immer wieder darum kämpfen muss, dass meine Interessen durchgesetzt werden und ich mich im Prinzip in einem psychischen Zustand ständiger Angst und auch Konkurrenz mit anderen befinde. Das kann mehr oder weniger bewusst sein, aber vor allen Dingen diese Angst ist laut Holzkamp eigentlich was, was sich auf unbewusster Ebene abspielt. Jetzt bedeutet ja Feminismus irgendwie auch darauf hinzuweisen, dass diese herrschenden Teilinteressen halt nicht nur kapitalistischer Art sind, sondern auch patriarchaler Art. Also es heißt, um in dieser Gesellschaft restriktiv handlungsfähig zu sein, geht es auch um die Aneignung und Internalisierung einer patriarchalen Logik, also eine heterosexuelle, eine zweigeschlechtliche und auch eine asymmetrische Logik. Also, dass ich als zum Beispiel Transperson großartig irgendwie, also eine super Karriere hinlegen kann, das ist irgendwie in dieser Gesellschaft relativ unwahrscheinlich. Also, das ist auch geschlechtlich vermittelt, ja, also wie viel Handlungsfähigkeit ich erlangen kann. Ähnlich, denke ich, ist auch das Handeln innerhalb der patriarchalen Logik eben nicht verallgemeinerbar, sondern die Durchsetzung partialer Interessen, die unter der Voraussetzung funktioniert, dass irgendwie eine gelungene Übernahme der patriarchalen Logik und der damit stattgefundenen Interessen, der damit einhergehenden Interessen stattgefunden hat. Somit kann die widerspruchslose Übernahme von Geschlecht und von heterosexuellem Begehren als restriktive Handlungsfähigkeit mit den entsprechenden Implikationen reformuliert werden. Sie ist immer Beschränkung von Handlungsmöglichkeiten, auch wenn sie unter patriarchalen Lebensbedingungen die restriktive Handlungsfähigkeit erweitert. Und ich denke, das gilt auch für Männlichkeit. Also die gelungene Übernahme von Männlichkeit mit all ihren Privilegien, die es in dieser Gesellschaft gibt, ist immer auch Handlungseinschränkung. Sie ist die Übernahme der herrschenden Logik mit klaren, geschlechtsgebundenen Handlungsanweisungen, die im Widerspruch steht zu einer selbstbestimmten Lebensführung. Die Übernahme des zugewiesenen Geschlechts mit dem entsprechenden Begehren erlaubt einen erheblichen Teil von sexuellen Möglichkeiten und Praktiken nicht, sowie den Zugang zu bestimmten Gefühlen, geschweige denn Gefühlsäußerungen, bestimmten Kleidungsmöglichkeiten, Bewegungsmöglichkeiten, Sportarten, keine Ahnung. Das geht ins Unendliche, glaube ich. Außerdem stehen die Geschlechter in einem strukturellen Konkurrenzverhältnis, da patriarchale Interessen eben Teilinteressen sind, die nicht im kritisch-psychologischen Sinne verallgemeinerbar sind und immer wieder mit Macht durchgesetzt werden müssen. Das ist, denke ich, auch der Grund, warum sich einige Männer durch den Feminismus so bedroht fühlen. Weil es auch tatsächlich eine reale Bedrohung ist, ne? Für die eigene privilegierte Position. Okay, fünftens Fazit. Also offen gelebtes queeres Begehren und Geschlechtsidentitäten, die nicht ausschließlich ein Entweder-Oder sind, können mit der kritischen Psychologie als widerständige Versuche verstanden werden, Handlungsfähigkeit zu erweitern und somit auch in ihrem politischen Aspekt begriffen werden. Versuchen Frauen oder queere Personen unter den herrschenden Bedingungen Handlungsfähigkeit zu erlangen, werden sie mit der Verschränkung kapitalistischer und patriarchaler Strukturen konfrontiert. Die Voraussetzung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Prozess ist nicht nur über Klasse, sondern auch über Geschlecht vermittelt. Letzter Punkt. Da patriarchale Ordnungen an Zweigeschlechtlichkeit gebunden sind, kann die verminderte Bedeutungsumsetzung des eigenen Geschlechts, also das Begreifen der Möglichkeit des Verhaltens zu, durchaus in eine emanzipatorische Richtung gehend neue Handlungs- und Verfügungsmöglichkeiten eröffnen. Applaus